Dieser Kampf war lang, was wollen wir trinken auf diesen Sieg? Was wollen wir trinken? Dieser Kampf war lang, was wollen wir trinken auf diesen Sieg? Am roten Platz steht Karl Malan, auf unsere Sache stößt er mit uns an. Wir trinken auf Louis Karl Malan. Am roten Platz steht Karl Malan, auf unsere Sache stößt er mit uns an. Wir trinken auf Louis Karl Malan. Die Arbeit braucht uns alle Mann, dann wieder die Arbeit, die sich lohnt. Dann wieder die Arbeit braucht uns alle Mann, dann wieder die Arbeit, die sich lohnt. Sie fordert Kraft, sie macht uns stark für unsere Sache, dass sie weitergeht, für unsere Solidarität. Sie fordert Kraft, sie macht uns stark für unsere Sache, dass sie weitergeht, für unsere Solidarität. Für unsere Welt. So wollen wir kämpfen für den nächsten Sieg. So wollen wir kämpfen für unsere Welt. Auf roten Plätzen singt das Volk von unserer Sache, die nimmt ihren Lauf, die Revolution hält.